بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nun bis jetzt, meine liebe Brüder und Schwestern, in der letzten Aufnahme haben wir etwas gelernt. Und zwar drei Sachen, die jeder Muslim und jede Muslime wissen müssen. Erstens, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns geschaffen hat und uns versorgt hat. Er hat uns unser Rizq gegeben und er hat uns nicht hamala gelassen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht so gelassen, dass wir machen, was wir wollen, ohne uns etwas zu befehlen oder etwas zu verbieten. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat uns einen Gesandten entsandt, hat uns einen Rasul entsandt. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala zu Pharaon einen Gesandten entsandt hat. Und so, wer diesem Gesandten gehorcht, geht ins Paradies, geht zu Al-Jannah. Aber wer sich dem Gesandten widersetzt, der geht zu Jahannam, er geht in die Hölle. Der Beweis dafür ist die Sura 73, Vers Nummer 15 und 16. Zweitens, Allah subhanahu wa ta'ala hat kein Rida. Allah subhanahu wa ta'ala mag nicht, dass man in der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Partner macht. Einen Scharik. Allah subhanahu wa ta'ala duldet das nicht und mag es nicht. Oder egal, wenn man als Partner zu Allah subhanahu wa ta'ala nimmt. Wenn es ein Prophet wäre oder einen Engel wäre. Beweis Sura 72, Vers Nummer 18. Und drittens, diejenigen, die dem Gesandten von Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen und die Einheit von Allah subhanahu wa ta'ala bezeugen, diesejenigen oder diese Menschen dürfen keine Wilaya, kein Bündnis, keine Loyalität mit jemanden haben, zu jemanden haben, der sich gegen Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten stellt, auch wenn diese Leute die engsten Verwandten wären oder anderes. Der Beweis ist in Sura 58, Vers 22. Und jetzt, inshallah, azza wa jal, werden wir andere Punkte kennenlernen, die im Buch sind. Der Gelehrte, rahimahullah, sagte, I'lam arshadaka Allahu li ta'atih. Wieder I'lam, das heißt wisse, bekomme den Ilm über etwas. Arshadaka Allahu li ta'atih. Arshadaka Allah, das bedeutet, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich auf dem geraden Weg recht leiten. Nochmal, arshadaka Allah bedeutet, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich auf dem geraden Weg recht leiten. Li ta'atihi, zu seiner Gehorsamkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich recht leiten, damit du ihm gehorchst. Oder dich zum Gehorsamkeit gegenüber Allah recht leiten. Das Al-Hanifiyya, die Mille von Ibrahim. I'lam, wisse, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich recht leiten zu Gehorsamkeit gegenüber Allah. Das Al-Hanifiyya, die Mille von Ibrahim. Al-Hanifiyya ist die Religion, die sich von der Götzendienerei abwendet. Und sie ist auf Al-Ikhlas, auf die Reinigung von Religion gebaut. Du wisse, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich recht leiten, dass Al-Hanifiyya, die Mille von Ibrahim, die Religion von Ibrahim a.s., die ist folgendes. An ta'bud Allah wahdahu, ist, dass du Allah wahdahu, Allah allein, dienst. Mukhlisan lahuddin, indem du die Religion für ihn rein hältst mit Ikhlas. Ganz rein von den anderen Sachen. Wabidhalika, أمر الله جميع الناس بذلك أمر الله جميع الناس الله أمر جميع الناس الله hat allen Menschen befohlen das was wir jetzt gerade gesagt haben das heißt Al-Hanifiyya Allah hat den ganzen Menschen Al-Hanifiyya befohlen und das ist dass sie Allah subhanahu wa ta'ala allein anbetet und zwar indem sie die Religion reinhalten von Schirk, von Götzendienerei und anderen Sachen. Die Religion mit Ikhlas. وَخَلَقَهُمْ لَهَا Und sogar Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen dafür erschaffen. Für die Hanifiyya. Damit sie ihn allein anbeten und indem sie die Religion gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala rein halten. Kama qala Allahu ta'ala, genauso wie Allah ta'ala sagte, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, Surah al-Dhariyat, Vers 56. Und ich habe al-Jinn und al-Ins, die Menschen, nur darum erschaffen, لِيَعْبُدُونَ, damit sie mir dienen. وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ, sagt der Gelehrte, rahimahullah, die Bedeutung von يَعْبُدُونَ ist يُوَحِدُونَ. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala allein anzubeten und At-Tawhid gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu erfüllen. Dieses Wort At-Tawhid werden wir inshallah später mehr kennenlernen. Das heißt, Allahs Einheit zu bezeugen ungefähr. Dann sagt der Gelehrte rahimahullah, وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيد. أَعْظَمُ, das Mächtigste, das Höchste, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, ist التوحيد. Und jetzt kommt, was bedeutet التوحيد. Und das ist إفراد الله بالعبادة. Und es bedeutet, التوحيد ist folgendes, Allah einzig und allein anzubeten. Wenn du eine Anbetung machst, dann nur für Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig. وأعظم ما نهى عنه الشرك. Und das Höchste, das Mächtigste, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, ist الشرك. Und الشرك ist Götzendienerei oder Allah subhanahu wa ta'ala einen Partner bei zu gesellen. وهو دعوة غيره معه. Und das ist, dass du jemanden anderen mit ihm oder neben ihm, neben Allah, anbetest. Oder aufrufst. وَالدَّلِيلُ, und der Beweis ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, in Surah An-Nisa, Vers 36. Und dient Allah und setzt ihm nichts zur Seite. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.